Marshal Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, ließ sich mit den Teilnehmern des 7. Kongresses des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas zum Andenken fotografieren. Ihn begleiteten der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hae, und weitere führende Kader des ZK der Partei der Arbeit Koreas sowie der Vorsitzende des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas. Er gratulierte den Teilnehmern des Kongresses herzlich dazu, dass sie immer mit dem festen Vertrauen zur Partei die Traditionen des todesmutigen Schutzes des ZK der Partei und die der Treue unbeirrt fortgesetzt, sich patriotisch gesinnt, dem Aufbau des starken sozialistischen Staates hingegeben und zur Verstärkung der Organisationen des Verbandes aktiv beigetragen haben. Dann ließ er sich mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen. Kim Jong gab seiner Erwartung und Überzeugung Ausdruck, dass die Kongressteilnehmer die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um den Aufbau der politischen Massenorganisation der Arbeiterklasse für ewigen Reichtum und wertvolles Kapital halten und als Rückgrat und Bahnbrecher im Generalmarsch für den endgültigen Sieg der koreanischen Revolution ihre ehrenvolle Pflicht und Mission vor der Zeit und der Revolution erfüllen werden.